Sie hören einen Vortrag von Gertrud Zelzer zum Thema Afrikabilder, Rassismus im Kinder- und Jugendbuch. Vorgetragen in der Veranstaltungsreihe 2013-2014 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus, gefördert von dem EU-Programm Jugend in Aktion. Wenn Sie oder ihr an eure Schul- oder Kindergartenzeit zurückdenkt, was fällt euch dann zu Afrika ein oder wie ist euch Afrika in eurer Kinder- und Jugendzeit begegnet? Wenn einer was sagen will, da gerne dazu. Wir können es auch einfach mal stehen lassen, ihr könnt es auch einfach so drüber nachdenken. Also mir ist aufgefallen, dass ich zwar dachte, es hat sich viel geändert, aber meine Tochter hat vor 2 Jahren ein Afrika-Projekt im Kindergarten, also der Kindergarten hat es gemacht, meine Tochter ist ein Kindergartenkind, und plötzlich haben die Kinder mitten in dem großen Empfangssaal des Kindergartens eine Hütte gebaut. Und ich habe dann ein DIN A2 großes Plakat aufgehangen mit der Frage, gibt es in Afrika keine Städte? Das hat dann zu ziemlich viel Diskussionen und ziemlich viel Auseinandersetzung im Kindergarten geführt. Aber macht euch mal Gedanken, wie euch dieses Thema begegnet ist. Heute Abend sprechen wir über dieses Thema. Europa braucht ein unterentwickeltes Afrika, um sich selbst als entwickelt zu sehen. Wir sprechen also über uns, über unsere Bilder und Vorstellungen von Afrika. Diese Bilder und Vorstellungen, mit denen wir uns beschäftigen, die sagen sehr viel mehr über uns selbst aus als über Afrika. Herzlich willkommen auch von mir zu diesem Vortrag Afrika-Bilder, Rassismus im Kinder- und Jugendbuch. Mein Name ist, wie schon gesagt, Gertrud Zelzer. Ich bin Gründungs- und Vorstandsmitglied der Aktion Dritte Welt Saar. Die Aktion Dritte Welt Saar hat letztes Jahr ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Wir sind eine politische Organisation mit Anspruch auf Veränderungen hier. Hier in Deutschland wollen wir etwas verändern. Wir streiten dafür, dass jeder Mensch nach seinen eigenen Vorstellungen leben kann, auch frei von Armut und Hunger, und dass die materiellen und kulturellen Ressourcen einer Gesellschaft für alle da sind. Dabei beschäftigen wir uns mit Themen wie Agrarpolitik, Atomenergie, Flucht, Asyl, Rassismus, Antisemitismus, Islamismus, Globalisierung, fairer Handel und Entwicklungsvorstellung. Hört sich ziemlich viel an, ist aber so in 30 Jahren eben ganz langsam gewachsen. Unsere Publikationen, meistens Flugschriften, findet ihr auf unserer Internetseite und einen Teil habe ich auch mitgebracht, liegt hier auf dem Tisch, könnt ihr euch nachher gerne mitnehmen. Ich möchte eigentlich nichts mehr zurücknehmen, dann ist mein Rucksack so schwer. Ja, das ist so ein Bild, was im Kindergarten und Grundschule früher recht häufig verbreitet war. Eine ganz typische bildliche Vorstellung, schwarz, an der Bewohner Afrikas, schwarz oder braun, mit Wulstlippen, Graushaar, großen Ohrringen und Bastrock bekleidet. Das ist ein typisches Stereotyp, ein Klischee, ein modernes Klischee, ist eigentlich, alle Schwarzen können gut trommeln und tanzen. Das ist ein sehr modernes Klischee. Wir gehen davon aus, dass sich die Politik im scheinbar unpolitischen Kinder- und Jugendbuch spiegelt. Und dazu werden natürlich vor allen Dingen auch Bilder gebraucht. Mit den 10 kleinen Negerlein in Anführungszeichen möchte ich jetzt Begriffe erläutern und auf bestimmte Schema hinweisen. Das Lied diente traditionellerweise zum Zählenlernen im Kindergarten oder in der Grundschule und ist heute noch in relativ vielen Kinderbüchern wirklich abgedruckt. Das Buch, was Sie da jetzt sehen, habe ich 1995 gekauft und es wird seit 1965 in genau der gleichen Ausstattung vertrieben. Ursprünglich entstand das Lied im 19. Jahrhundert in England. Der erste deutsche Text erschien 1884, in dem Jahr, in dem in Berlin die Kongo-Konferenz am grünen Tisch über die Aufteilung Afrikas entschied. In den über 100 Jahren, die dieses Lied nun da ist, gibt es immer neue Textversionen. Es liegt die gleiche Struktur zugrunde, also das Prinzip der abnehmenden Zahl. Die Zahl der Neger in Anführungszeichen wird immer um einen dezimiert, häufig durch den Tod. Und da sind wir dann auch schon bei einer recht aktuellen Debatte, bei der sogenannten N-Wort-Debatte. Das N-Wort ist kein wertfreier Begriff. Menschen werden mit diesem Wort, also mit dem Wort Neger, ganz einfach nach ihrer soziokulturellen und geografischen Herkunft, also nicht nach ihrer soziokulturellen und geografischen Herkunft, sondern lediglich nach einem körperlichen Merkmal eingeordnet. Und zwar nach dem körperlichen Merkmal der Hautfarbe. Damit ist meistens eine beabsichtigte, manchmal auch unbeabsichtigte Abwertung verbunden. Das Wort ist nicht nur aufgrund seiner rassistischen Geschichte ein Problem, sondern auch wegen den ständig vorhandenen Alltagsrassismus. Ich meine, wir waren ja, einige von Ihnen und euch waren ja eben auch vor der Ausländerbehörde. Ich denke, da ist es dann auch sehr klar, was ich meine mit Alltagsrassismus. Früher war es relativ normal, dieses Wort zu benutzen, weil auch die abwertende Haltung gegenüber schwarzen Menschen als normal angesehen wurde. Es gibt weitere diskriminierende Begriffe. Viele dieser Begriffe stammen aus der Kolonialzeit. Die waren damals wie heute abwertend, diskriminierend oder ganz einfach falsch. Die für die ähnlichen in Europa geltenden Begriffe wurden auf Afrika nicht angewandt, um von vornherein eine Vergleichbarkeit oder Gleichwertigkeit auszuschließen. Die verwandten Begriffe sollten die angebliche Unterlegenheit festschreiben. Dieser Sprachgebrauch ist teilweise bis heute verbreitet, zum Beispiel die sogenannten Eingeborenen. Das ist ein Begriff für Menschen in kolonialisierten Gebieten und impliziert in der Regel Andersartigkeit und vor allen Dingen auch Unzivilisiertheit. Der wird heute noch auf Schwarze in südlichen Kontinenten angewandt. Farbige, ein analoger Begriff zu Neger, der Menschen auf ein körperliches Merkmal reduziert. Das Weiße stellt die Norm dar, wer farbig ist, ist anders. Häuptling ist eine abwertende Bezeichnung für Machthaber im nicht-europäischen Kontext. Stamm, das ist ein sehr interessanter Begriff, der wurde in der Kolonialzeit auf die unterschiedlichsten afrikanischen Gemeinschaften übertragen. Ganz egal, ob es sich um kleine Gruppen oder große Staaten oder eine Bevölkerung mit gemeinsamer Sprache handelte. Impliziert wird wiederum Primitivität und ein Gegensatz zur modernen Gesellschaft, also und zur modernen, ja, man könnte einfach auch hingehen und könnte eine Eigenbezeichnung verwenden oder könnte Kultur nennen. Dazu gibt es eine ganz hübsche Aussage von einem Sozialwissenschaftler, der lehrt an der Columbia University in New York und stammt aus Uganda. Es ist der Sozialwissenschaftler Mahmoud Mamdani, der sagt, was macht 2 Millionen Norweger zu einem Volk und ebenso viele Baganda zu einem Stamm? Ein paar hunderttausend Isländer zu einem Volk und 14 Millionen Hausa-Fulbe zu einem Stamm. Es gibt dafür nur eine Erklärung, das ist Rassismus. Jetzt muss man natürlich gucken, dass Sprache nichts Statisches ist. Sprache unterliegt immer Veränderungen. Zum Beispiel ist der Begriff Black geprägt auch von Auseinandersetzungen mit Rassismus. Er entstand in den 60er Jahren in den USA im Kontext der schwarzen Bürgerrechtsbewegung zwischen den beiden Polen von Martin Luther King und der Black Panther Party. Black oder schwarz bezieht sich heute auf die soziokulturelle Identität schwarzer Menschen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Weiß jemand, von wann das Bild ist oder was es darstellt? Die Siegerehrung im 200-Meter-Lauf der Olympischen Spiele 1968 in Mexiko. Erster wurde Tommy Smith, zweiter Peter Norman aus Australien und dritter John Carlos. Peter Norman war mit den beiden US-amerikanischen Sprintern, die den Black Power Cruise zeigten, solidarisch. Er trug eine Plakette eines Menschenrechtsvereins am Trainingsanzug. 1972 durfte er in München nicht mitlaufen, obwohl er sich qualifiziert hatte. Und als im Jahr 2000 die Olympischen Spiele in Sydney stattfanden, also in Australien selbst, hat er keine Einladung erhalten, daran teilzunehmen. Also er wurde wirklich danach absolut als Außenseiter behandelt. Und erst letztes Jahr, im Jahr 2012, entschuldigte sich dann das australische Parlament 4 Jahre nach seinem Tod. Das kann nicht stimmen mit den 4 Jahren, also kurz nach seinem Tod eigentlich. Und bei der Beerdigung trugen übrigens Tommy Smith und John Carlos den Sarg. Also man sieht, Aussagen zum Thema Rassismus haben Nachwirkungen von 68 bis 2000. Also das ist nicht irgendwie jetzt alles nur sehr weit in die Vergangenheit hineingehend. Hier sieht man ein Buch des eigentlich recht renommierten Koppenrad Verlages. Das ist 1986 erschienen und zeigt eben 10 dem Kinschenschema entsprechend modisch aufgeputzte Negerlein, also in diesem Lied geht es immer wieder um Negerlein, kleine Neger, Negerbuben. Die sind also zurückgeblieben, nicht erwachsen. Man muss ihnen etwas beibringen. Oder sie sind unfähig. Sie fallen in den Rhein oder haben beim Kegeln Probleme. Für den Übriggebliebenen in diesem Lied gibt es verschiedene Möglichkeiten. Er nimmt in Anführungszeichen sich eine Frau, er fängt ein geordnetes Leben an oder es bleibt keiner übrig, vor allen Dingen in den Versionen der Nazizeit. Aber auch hier gibt es nochmal eine Vielschichtigkeit. Es war auch ein Widerstandslied. 10 kleine Meckerlein, die saßen einst beim Wein. Der eine machte Goebbels nach, da waren es nur noch 9. 9 kleine Meckerlein, die haben sich was gedacht. Dem einen hat man es angemerkt, da waren es nur noch 8. Und so weiter, bis der eine ließ nun dieses Gedicht am falschen Orte sehen. Darauf brachte man ihn nach Dachau hin, da waren es wieder 10. Dieser Text wurde als Flugblatt von der Roten Armee für deutsche Soldaten hinter den Frontlinien abgeworfen. Und indem sich eben die Unterdrückten an die Stelle der Negerlein setzen, wird es sehr klar, dass es mit diesem Lied eigentlich immer wieder um Unterdrückung geht. Ja, ich definiere Rassismus in aller Kürze so. Rassismus meint, dass man Menschen aufgrund biologischer oder äußerer Merkmale eine Wertigkeit gibt, und diese Zuschreibung negativer Eigenschaften rechtfertigt dann die Verachtung. Also es werden Unterschiede hervorgehoben, diese Unterschiede werden gewertet und man gebraucht diese Wertung im Interesse des eigentlich Wertenden. Insbesondere dann zur Legitimation von Macht und Privilegien. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Geschichte vom schwarzen Buben auf dem Strubbelpeter, der Ludwig, der Kaspar und der Wilhelm lachen über den kohlpechschwarzen Raben Mohren, weil er so schwarz wie Tinte ist. Da kam der große Nikolas und tunkt sie in das Tintenfass. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind. Und da sind wir dabei, dass es sowohl offene als auch latente Formen des Rassismus gibt. Offen rassistisch sind Ludwig, Kaspar und Wilhelm. Die diskreditieren fremde Menschen und Kulturen direkt, zum Beispiel in Form von negativ wertenden, abfälligen Aussagen. Also wie die drei das taten. Latent Rassismus ist der Nikolas. Er sagt zwar, lass den Mohren hübsch in Ruhe. Was kann denn dieser Mohr dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr? Aber er straft damit, dass sie schwärzer werden als das Mohrenkind. Da sind dann verborgene Mittel, bei dem latenten Rassismus sind verborgene Mittel vorhanden und es ist oft demjenigen, der spricht und demjenigen, der zuhört, auch gar nicht bewusst. Und ich denke, solche latenten Denkkategorien, die habe auch ich, die haben auch Sie, die haben wir alle, weil wir natürlich in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen sind. Und verdeckten Rassismus aufzuspüren, ist auch immer ein Gang ins eigene Innere. So, das war jetzt vorab ein bisschen was, um ein paar Begriffe zu klären. Und jetzt fange ich an mit dem historischen Rückblick. Obwohl die Existenz Afrikas schon sehr früh bekannt war, war es kaum erforscht und entzog sich anfänglich auch durch die riesigen Wüstengebiete und auch durch die unzugänglichen Küsten der militärischen Eroberung. Im 18. Jahrhundert gab es einen Streit darüber, ob die neu entdeckten Völker in Anführungszeichen Afrikas, Asien und Südamerikas Barbaren seien oder edle Wilde. Genau dieser Gegensatz findet sich dann auch in der Kinder- und Jugendliteratur. In den ersten Reiseberichten werden die Wilden als Schöne, so werden sie bezeichnet, als schöne, wenn auch andersartige Menschen beschrieben. Das hier ist zum Beispiel ein sehr wichtiges Buch, ist das einzige Buch, was ich nicht habe. Es ist mir antiquarisch zu teuer, es wird im Moment zwischen 180 und 200 Euro gehandelt. Das ist Georg Ludwig Jarrer, Neue Bildergeografie für die Jugend, das ist in Nürnberg 1819 erschienen, wo also genau diese Darstellung so gehandhabt wird. Oder auch in Berthuchs Bilderbuch für Kinder. Das ist ein Sachbilderbuch für Kinder in 12 Bänden, was 1798 in Weimar erschien. Dort schreibt ein Karl Philipp Funke: Der oft genannte Reisende fand überhaupt, dass dieses so schändlich verleumdete Volk edelmütig und brav sei und dass die schwarzen Schilderungen, die man von demselben gemacht hatte, in dem Hass räuberischer Kolonisten ihren Grund haben. Diese verfolgten die unschuldigen Wildern, plünderten und zerstörten ihre Hütten, raubten ihr Vieh und mordeten bisweilen Weiber und Kinder. Von Funke beispielsweise wurde die Sitte, die Haut mit einer Mischung aus Erde und Fett einzureiben, als sehr positiv für die Hitze, also gegen die Hitze dargestellt. Diese positiven Bewertungen änderten sich dann ganz grundlegend mit Beginn der deutschen Kolonialherrschaft 1883-84. Hier das Blaue sind die ehemaligen deutschen Kolonien, also die heutigen Namen Togo, Kamerun, Namibia, Tansania. 1885 erschien dann von Robert Konrad Keil das Buch Von der Schulbank nach Afrika, Erlebnisse oder Irrfahrten zweier deutscher Knaben für die Jugend erzählt. Dieser Keil hat den Text von Funke als Vorlage benutzt und hat über die noch von Funke sehr positiv bewerteten Sitten dann diese sehr negativ dargestellt. Der Rassismus in diesem Buch dient der Rechtfertigung der Unterdrückung der Afrikaner und Afrikanerinnen und der Rechtfertigung ihrer wirtschaftlichen Ausbeutung in den Kolonien. Zitat: Im Übrigen deutet der ganze Gesichtsausdruck auf Sinnlichkeit und Hoheit und verlieh den hohen, mit Fett und Ocker beschmierten Gestalten ein umso schreckenerregenderes Aussehen. Höhepunkt des damaligen war die Zurschaustellung von Menschen aus Afrika in den sogenannten Hagebeckschen Völkerschauen oder auch in Menagerien und Zoos zusammen mit afrikanischen Tieren. Das findet sich dann auch in den Kinderbüchern, zum Beispiel in diesem Buch von Gertraud Kaspari, Anschauungs- und Darstellungsbuch auf dem Lande. Man sieht, es ist ein bisschen dunkel, das Foto, man sieht sowohl im Text als auch im Bild taucht ein Zitat Negerjunge im Türkenanzug als exotische Jahrmarktsattraktion auf. Im Text wird er immer nur im Zusammenhang mit den Affen erwähnt. Gegenstand der Bücher waren ganz häufig Jagd und Tiere. Es gab unzählige Abenteuergeschichten, häufig von deutschen Kolonialmilitärs geschrieben. 1881 erschien von dem Lehrer Richard Roth Stanleys Reise. Das Buch berichtet von der Afrika-Durchquerung von Henry Morton Stanley vom Sansibar bis zur Kongo-Mündung, die er im Auftrag Belgiens unternahm. Nach seiner Beschreibung führen die sogenannten Wilden völlig grundlos Krieg und überfallen Karawanen. Diejenigen, die sich nicht freiwillig unterwerfen, werden als hässliche Diebe beschrieben, deren Hinterlist und Heimtücke das Zerstören ihrer Dörfer rechtfertigt. Diejenigen, die gar Widerstand leisten, werden zu Kannibalen, zu schmutzigem, gefräßigem Gesindel, welches man hassen muss. Obwohl diese Abenteuergeschichten an ganz unterschiedlichen Plätzen spielen, sind Aufbau der Handlung, Wahl der Hauptfiguren und Darstellung der Eingeborenen in allen Geschichten ähnlich. Meist zieht eine Gruppe von Europäern auf Abenteuer aus. Die charaktervollste Figur wird dabei in der Regel von einem Deutschen dargestellt. Franzosen und Engländer haben dabei immer schon ein bisschen ethisch zu tadelnde Haltungen. Dieses Foto ist aus diesem Buch. Das ist Hermann von Wissmann, meine zweite Durchquerung Äquatorialafrikas vom Kongo zum Sambesi während der Jahre 1886 und 1897. Der Autor reiste, wie man im Titel schon hört, zweimal quer durch Afrika. 1888 schlug er als Reichskommissar mit einer Söldnertruppe den Bushiri-Aufstand nieder. 1895 wurde er Gouverneur der deutschen Kolonie in Ostafrika. Im Vorwort des Buches rechtfertigt er sein Handeln mit dem Zitat: Mitleid für die noch unter wilden Sitten seufzenden Völker, die jetzt auf unsere Unterstützung und Hilfe ein Anrecht haben. Dass Wissmann nach seinem Tod 1905 zu einer Leitfigur des deutschen Kolonialismus wurde, hängt nicht so sehr mit seinen Forschungsreisen zusammen, sondern damit, dass er eine schwarze Söldnertruppe gründete. Und er ist eigentlich ein ganz typischer Vertreter eines kolonialen Herrenmenschentums. Und das Thema Eingeborene als Erziehungsobjekt findet sich dann ganz, ganz häufig in der Kinder- und Jugendliteratur, zum Beispiel bei den Büchern von Falkenhorst, das ist ein Pseudonym für Stanislaw von Jezewski. Es gelte nunmehr, jene Länder zu erschließen, sie, die in der Barbarei versunken sind, zu lichten Höhen der Gesittung emporzuführen. Hier rechts ein afrikanischer Lederstrumpf. Oder auch in diesem Buch Mola Koko von Grete Ziemann, Grüße aus Kamerun, das ist in Berlin 1908 erschienen. Im Rahmen ihres Herrschaftsdenkens hat Grete Ziemann viel Verständnis für die Psychologie des Negers. Der Neger ist kein Kind, der Neger ist eben Neger. Sie schreibt: Lasst uns den Neger an die Hand nehmen und ihm zeigen, dass wir für ihn sorgen und nicht bloß ausbeuten wollen. Dann werden eine Anzahl bildungsfähiger Keime auch eher zur Entwicklung kommen. möge in dieser Beziehung das Titelblatt des Buches eine Art Symbol darstellen. Man kann nur immer wiederholen, Erziehung zur Arbeit durch Europäer, die selber erzogen sind, tut Not. Ganz interessant ist, dass sie dieses Verständnis völlig verlässt, wenn es um schwarze Frauen geht. Da ist sie absolut diskriminierend. Da erscheint eine Verachtung von Frauen, von einer weißen Frau in einer patriarchalen Gesellschaft, die eigentlich eine ganz ähnliche Verachtung erfahren hat. Das ist also, wenn man sich mit diesem Thema Frauen und Kolonialismus beschäftigt, ist ein ganz spannendes Thema. Ich weise es jetzt wirklich nur so am Rand an, aber das ist ein super, super spannendes Thema. Ja, da gehört natürlich auch die sogenannte Traktate-Literatur rein. Die hatte eine Doppelfunktion. Sie war einerseits Darstellung der missionarischen Arbeit, aber und diente auch der Erziehung zur Mission, eben dass Leute in die Mission gingen. Und zum Zweiten, in dieser Erziehung, dass Menschen halt dahin gehen. Das hier ist eine Heideblume, das war eine Missionszeitschrift, Missionsgeschichten aus der Heidenwelt für Kinder. Hier in dem Fall ist es die Nummer 5, Peter und sein schwarzer Bruder Karl. Durch ein Gebet wird das Afrikanerkind Karl zum Christen. In dieser Art Literatur wird sehr eindeutig in Gut und Böse eingeteilt und den Kindern, die das hier gelesen haben, damit auch ein Tugendkatalog vermittelt. Zuerst kamen die Händler und Abenteurer, dann die christlichen Seelenretter und Helfer. Es gibt in Afrika eine Redensart, die nennt sich, als die Weißen kamen, hatten sie die Bibel und wir das Land. Jetzt haben wir die Bibel und sie das Land. Natürlich gab es auch Widerstand gegen das Vorgehen. 1893 gab es dann den Aufstand der Nama unter Hendrik Witbooi gegen die Herrschaft der Deutschen in Südwestafrika. Höhepunkt der Widerstandsbewegung ist der Herero-Aufstand unter Samuel Maharero, oder auch Morenga genannt, 1904 und der Mai-Mai-Aufstand 1905. Genau hier tritt dann auch die Kinder- und Jugendliteratur in eine neue Phase. Der gezielte Vernichtungskrieg gegen die Herero wird Gegenstand von Abenteuerbüchern und damit auch verherrlicht. Von den etwa 80.000 Herero überlebten knapp 15.000 den Kampf. Der Rest wurde hingemetzelt. Der Führer des Kampfes auf deutscher Seite, General Trotter, schrieb am 12. Dezember 1904: Ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muss. Der Sozialdemokrat August Bebel wirft in einer Rede im Reichstag Kolonialbeamten und Siedlern vor, den Aufstand durch ihr Verhalten selbst verschuldet zu haben. Am Jahresende 1906 beschließt eine Koalition aus Sozialdemokraten, Zentrum und Teilen der Liberalen, den Nachtragshaushalt mit der Erhöhung der Militärausgaben nicht zu genehmigen. Daraufhin löst der Kanzler den Reichstag auf. Die anschließenden sogenannten Hottentottenwahlen richteten sich auch gegen diese vaterlandslosen Gesellen. Ja, das ist ein sozialdemokratisches Liederbuch, ist 1897 in Stuttgart erschienen. Das enthält auch das Lied Was treiben wir Deutschen in Afrika? Hören wir mal, wenn es funktioniert. Was treiben wir Deutschen in Afrika? Hört, hört. Die Sklaverei wird von uns leider zerstört. Und wenn so ein Kaffe von uns nichts will, dann machen wir flugs auf ewig still. Hiff, hab, hiff, hab. Das Christentum, wie brav. Und wer's nicht will glauben, den bringen wir um. Hiff, paff. Oh, selig die Wilden, die also man lehrt. Die christliche Liebe mit Feuer und Schwert. Hiff, paff, hiff, paff, hurra. Ja, soweit mal. Das gehörte natürlich nicht unbedingt zum offiziellen Liedgut. Es ist eigentlich verwunderlich, dass es überhaupt irgendwo abgedruckt wurde, denn auch die SPD hatte ja keine grundsätzliche Kritik am Kolonialismus, eben nur an den Auswüchsen. Dieses Liederbuch war übrigens eines der verbreitetsten und auflagenstärksten Liederbücher der deutschen Arbeiterbewegung vom Ende des 19. Jahrhunderts bis etwa ins 20. Jahrhundert hinein. Und genau um diese Thematik geht es dann auch in dem Jugendbuch Peter Moors Fahrt nach Südwest. Dieser Jugendroman startete damals mit einer Auflage von 44.000 Exemplaren und steigerte die Auflage bis Ende des Ersten Weltkrieges auf 500.000. Das ist also eines der meistgelesensten Kinder- und Jugendbücher der Kaiserzeit. Das war für die damalige, ist für heute auch eine sehr hohe Auflage, aber das war für die damalige Zeit eine unwahrscheinliche Auflage. Es ist von Gustav Frenzen, einem ehemaligen Pfarrer. In dem Buch geht es darum, dass ein norddeutscher Handwerkersohn sich als Freiwilliger meldet, um den deutschen Truppen gegen die Aufständigen in Südafrika zu ziehen. Das brutale Morden wird von Peter Mohr durch die Überlegenheit seiner Rasse gerechtfertigt. Er bezieht begeistert Partei für von Trotta. Besonders zu verachten und ganz besonders ekelerregend sind ihm afrikanische Frauen. Ganz Deutschland muss sich in Afrika bewähren und gegen den, ja, und gegenüber den anderen imperialistischen Mächten beweisen. Ein Zitat daraus. Diese Schwarzen haben vor Gott und den Menschen den Tod verdient. Nicht, weil sie die 200 Farmer ermordet haben und gegen uns aufgestanden sind, sondern weil sie keine Häuser gebaut und keine Brunnen gegraben haben. Gott hat uns siegen lassen, weil wir die Edleren und Vorwärtsstrebenden sind. Das will aber nicht viel sagen gegenüber diesem schwarzen Volk, sondern wir müssen sorgen, dass wir vor allen Völkern der Erde die Besseren und Wacheren werden. Das Buch wurde übrigens, also nicht als Kinderbuch, aber übrigens 1998 nochmal neu aufgelegt worden und hat da noch eine ganze Menge Fotos und so weiter da drin. In dieser Art Bücher wird die Geschichte nur aus der Sicht der Deutschen dargestellt. Im Kampf tauchen die Herero nur als anonyme, schwarze Gestalten auf. Auch das Vokabular ändert sich. Es wird von schwarzen Teufeln, von Mordbuben, von fettiger schwarzer Haut, von dreckig und stinkend geredet. Ja, das ist ein Foto aus dem Buch von Elise Barke, Schwere Zeiten, Schicksale eines deutschen Mädchens in Südwestafrika. Finanzielle Schwierigkeiten zwingen die Familie Schröder zu einem Neuanfang auf einer afrikanischen Farm. Wenn man dieses Bild ein bisschen betrachtet und ein klein bisschen Ahnung von Bildbetrachtung hat, dann fällt einem natürlich direkt auf, die Frau hat ein weißes Kleid, weiß, das Symbol der Unschuld, der Reinheit und verteidigt sich gegen die schwarzen Aggressoren und im Hintergrund die brennende Farm der Familie. Da sind wir dann nochmal bei dem Thema Frauen und Kolonien. Hedders Lehrzeit in Südwest ist Stuttgart 1918 erschienen von Käthe von Becker. Da ist auch der Vater gestorben, die Familie ist finanziell ruiniert und für Hedda beginnt ein neues Leben auf der Farm des Onkels in Südwestafrika. Afrika war in den Siedlerromanen das Land der großen Abenteuer und Freiheit, vor allem auch für Frauen. Die Kolonialliteratur für die weibliche Jugend hatte das Ziel, Mädchen für die Kolonien zu werben. Frauen waren gesucht für die Kolonien. Im Rahmen eines Fraueneinwanderungsprogramms wurden von 1896 bis 1906 Frauen kostenlos nach Südwestafrika gebracht. Sie sollten ein Stück Heimat in die Kolonien bringen, die deutsche Kultur verankern und dafür sorgen, dass, Zitat, die Männer nicht verkaffern. Diese Bilder hier sind aus einer Kolonialschule für Frauen in Reedsberg und die habe ich dem Buch entnommen von Else Stoib, Witte will nach Afrika. Das ist eines der bekanntesten Mädchenbücher aus dieser Zeit. Nach 1900 gab es dann eine staatlich gewünschte Kolonialpropaganda. Dazu gehörten zum einen diese Jugendbücher, die ich erwähnt habe, dann die sogenannten Heftchenromane, die unter Arbeitern weit verbreitet waren, und auch die kolonialen Werbebildchen. Das sind die Heftchenromane, Jambo war dazu eins, und diese kolonialen Sammelbildchen sahen in etwa so aus. Diese Bildchen trugen massiv zur Herausbildung von Bildstereotypen, die bis heute haften bei. Obgleich die Firmen mit ihren Sammelbildern vor allem die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Auge hatten, sind sie ebenso von Erwachsenen begeistert aufgenommen worden. Das hier sind zum Beispiel Kolonialbildchen aus dem Herero-Krieg oder hier Präsentation von, wie bei den Hagebeckschen Völkerschauen, Präsentation von Menschen auf dem Jahrmarkt. Hier wird dann das Stereotyp des menschenfressenden Wilden aufgebaut oder hier ein ganz klassischer Afrikaner, er sieht wild aus, tanzt, Wulstlippen, Bastrock, also ein ganz klassisches Klischee, und das sind eben Bilder, die in unserem kollektiven Gedächtnis vorhanden sind. 1912 wird General Paul von Lettow-Vorbeck Kommandeur der Schutztruppen in Ostafrika. Doch die Karriere des im saarländischen Saarlouis geborenen Paul von Lettow-Vorbeck beginnt bereits viel früher. 1900 hat er an der Niederschlagung des Boxeraufstands in China teilgenommen und war als Adjutant von Generalleutnant Trotter an der Vernichtung der Herero in Südwestafrika beteiligt. Im Ersten Weltkrieg blieb Afrika mit seinen schwachen Armeen, die für Aufstandsbekämpfung gedacht waren, ein Nebenkriegsschauplatz. Also Togo fiel bereits 1914 in französische und britische Hände. Südwestafrika kapitulierte im Juli 1915, Kamerun im Februar 1916. Doch die Kämpfe in Ostafrika zogen sich bis 1918 hin. Lettow-Vorbeck wurde zu Lebzeiten ein Mythos. Sein sogenannter Durchhaltekrieg, der militärisch keinerlei Funktion hatte, betraf überwiegend die afrikanische Zivilbevölkerung. Es starben ca. 500.000 Menschen. Am 2. März 1919 zog er durch das Brandenburger Tor in Berlin ein, von einer begeisterten Menge gefeiert, als wäre er der Sieger des Krieges. Der Ehrenbürger von Saarlouis beteiligte sich im März 1920 am ultrarechten Kapp-Putsch, weswegen er aus der Armee ausgeschlossen wurde. Er arbeitete jedoch weiter an seinem Ziel, die Kolonien zurückzugewinnen. Er schrieb dafür für die deutsche Jugend ein Buch namens Haya Safari, Deutschlands Kampf in Ostafrika. Das ist in erster Linie ein Kriegsbericht und eine Propagandaschrift gegen England. Das Buch war bis 1952, also 52, in 9 Auflagen erschienen. In der erstmals 1953 erschienenen Mundorgel war bis zur der Neubearbeitung 2001 folgendes Lied abgedruckt. Hören wir mal. Für die, die es nicht erkannt haben, das war Heino. Das Lied, dessen Text von einem Herrn Aschenborn ist, wurde 1921 geschrieben. Es spielt einen ganz romantischen Kolonialmythos wider, ein gerechtes Regime über ergebene Eingeborene. Die Melodie des Liedes ist von Robert Götz, der schrieb sehr viele NS-Lieder und im Bettelmusikant ist es bis heute abgedruckt. Also das ist ein Lied, was, also ich war bei uns im Dorf, ich bin aus einem kleinen Dorf, waren früher alle Kinder im Jugendkreuz, wir waren Zeltlager machen und sowas und da ist aus dieser Mundorgel und aus dem Bettelmusikant natürlich auch gesungen worden. Und ich will nicht wissen, was wir noch alles gesungen haben. Nach dem Ersten Weltkrieg waren Kinderbücher für die Wiedereroberung der Kolonien. Eine Verherrlichung des deutschen Terrors in Afrika war dabei eine Ehrensache. Da gibt es einen Außenseiter, das ist Arthur Haie. Er beschwört nicht die Kolonialvergangenheit, sondern erzählt von seinen aktuellen Reisen. Auch er ist Rassist, teilweise so mit dem Niveau des Kannibalenwitzes. Oder in Hatako, das Leben eines Kannibalen, beschreibt er einen treuen Askari, der immer wieder in den Kannibalismus verfällt. Er ist jedoch nicht konform mit der deutschen Gesellschaft und weigert sich dann auch 1933 der Reichsrüstungskammer beizutreten und emigriert in die Schweiz. Seine Bücher wurden in Deutschland verboten und fanden auch nach der NS-Zeit keine große Resonanz mehr. In der NS-Zeit gab es immer neue Auflagen der Kolonialliteratur. Die Bücher wurden noch und noch aufgelegt oder das Buch Haya Safari von Lettow-Vorbeck wurde in die Grundliste für Schulbüchereien aufgenommen. Das stand also in jeder Schulbücherei. 1942 erschien dann Mädels im Tropenhelm von Resi Diehl, die in schillernden Farben die Geschichte von Resal und ihren Geschwistern, die in deutschen Kolonien aufwachsen, schildert. Oder auch Else Stoibs Vite-Bücher, Vite will nach Afrika oder Vite geht nach Afrika, wo sie eben die Bilder aus der Frauenkolonialschule her hatte. In 88 Einzelheften erschien dann von 1940 bis 1942 die sogenannte Kolonialbücherei, Erlebnisse und Abenteuer tapferer, wagemutiger Deutscher in unseren Kolonien, in fernen Ländern und auf fernen Meeren. Ja, das war dann herausgegeben von der Auslandsorganisation der NSDAP, des Oberkommandos der Kriegsmarine und des Reichsbundes Deutscher Seegeltung. Ja, soweit jetzt bis zur Nazizeit. Ich habe gesagt, Kinder- und Jugendbücher spiegeln die herrschenden Werte einer Gesellschaft. Das heißt natürlich, dass wir uns für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Literatur der DDR und der BRD getrennt voneinander ansehen müssen, weil da waren einfach verschiedene Systeme. Fangen wir mit der DDR an. Die DDR-Kinderliteratur wurde sehr schnell ein eigenständiger Zweig der deutschen Literatur. Das wird so also auch in der gesamten Fachliteratur über Kinder- und Jugendliteratur Deutschlands dargestellt. Man schreibt, schiebt das auf die günstigeren Bedingungen als im Westen Deutschlands, nicht so sehr materieller Art, als eher auf ein kulturpolitisches Umfeld im Osten wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, was günstige Impulse gab. Viele Schriftstellerinnen kamen aus der Emigration zurück und waren beseelt davon, eine bessere Welt aufzubauen. Prägend waren für sie humanistische und sozialistische Ideen. Auffallend ist auch das Engagement der sowjetischen Militärverwaltung, die allein 1949 etwa 80 Bücher aus der Sowjetunion für Kinder und Jugendliche in der DDR veröffentlichte. 1949 ist dann dieses Buch von Georg Wilroda erschienen, Ule Bams Wundersame Reise um die Erde. Ule Bams reist mit Kindern um die Welt. In jedem Land nehmen sie ein weiteres Kind mit auf die Reise und erfahren etwas von den Problemen im jeweiligen Land. Das Buch wirkt ziemlich konstruiert und sehr oberlehrerhaft, aber es ist, enthält eigentlich einen Versuch, tatsächlich Kolonialismus und auch das Thema Hunger zu erklären. Also das gab es vergleichbar in dieser Zeit in der BRD nicht. Johannes R. Becher sagte 1956, also es war der Kulturminister der DDR, sagte 1956, vom Deutschunterricht und von den Büchern, welche die Kinder zum Lesen erhalten, hängt es wesentlich ab, in welcher Richtung ihr literarischer Geschmack sich entwickelt, ihr politisches Urteil, ihr Menschsein, ihr Menschlichsein. Ja, dann wurde eben die Arbeit mit dem Kinderbuch auch Bestandteil des Deutschunterrichts und der Lesekanon umfasste auch ein Buch zum Thema Afrika. 1955 erschien von Ludwig Renn Nobi. Ludwig Renn erhielt 1955 auch den Nationalpreis der DDR für Kunst und Literatur. Seine Kinderbücher haben alle einen Fabelverlauf mit einer historischen Entscheidungssituation sozialen oder nationalen Charakters. Bei dem Buch Nobi geht es, ist eigentlich ein sehr spannendes Buch, ohne eindeutige Schwarz-Weiß-Malerei. Das sind Titelbilder aus verschiedenen Jahren. Es gibt nicht nur weiße Feinde, sondern auch korrupte Schwarze. Der innerafrikanische Sklavenhandel wird zum Beispiel thematisiert und Held ist Nobi aus dem Kameruner Grasland. Das ist eine Comic-Ausgabe auch. Das war wirklich sehr, sehr verbreitet. Also ich habe allein 7 oder 8 Ausgaben in meinem Besitz. Also es hieß auch streckenzeitweise mal der Neger Nobi. Der Titel wurde dann diskutiert und umgeändert eben nur in Nobi. Dieses Thema Abenteuer... Bücher war in der DDR ein ganz, ja, da gab es eine richtige Auseinandersetzung mit diesem Thema, Ende der 50er Jahre. Problematisch wurde damals zum Beispiel die Tradition von Karl May empfunden. Und wichtig bei diesem Thema Abenteuerliteratur ist Götz Richter, der seine Bücher als sozialistische Alternative zu imperialistischen Autoren wie Karl May ansah. Ich zitiere ihn. Es sollte niemand sagen, der exotische Abenteuerroman lenke unsere Jugend von den Aufgaben in der Heimat ab. Oft kann man es durch das Fernliegende, das Nahe begreifen und gerade in der Abenteuerliteratur ist es möglich, politisches Geschehen so in spannende Handlung zu übersetzen, dass es dem Leser zum unauslöschlichen Erlebnis wird. Besonders wichtig ist dann seine Sevi-Trilogie, die zwischen 1955 und 1963 erschien. Das ist ein ganz typischer Entwicklungsroman. Der Held ist am Anfang etwas naiv, entwickelt sich dann und kann dann auch in den antikolonialen Kampf eintreten. Die Helden in seinen Büchern sind Menschen aus Afrika und sie sind Subjekte von sozialen Kämpfen. 1962 erschien dann auch ein Buch, was mit Kritik am Hererokrieg von Ferdinand May, Sturm über Südwestafrika. Da haben eben nicht nur die Weißen Namen, sondern auch die Herero haben Namen, Gesichter und Familie. Die Ermordung der Herero wird deutlich kritisiert. Dann erschienen unzählige Märchenbücher mit afrikanischen Märchen oder traditionellen Motiven. Zum Beispiel vom Wind und dem Mangobaum, der Krokodil und der Königsfischer oder auch, das letzte ist eine bundesdeutsche Lizenzaufgabe erschienen, aber zuerst in der DDR, wir pfeifen auf das Krokodil. Es gab auch in der DDR-Literatur natürlich die sogenannten weißen Helden, zum Beispiel hier in einem Buch, was 1984 erschien, von Dietmar Beetz, Labyrinth im K.O.K.O.-Feld. In diesem Buch geht es um den bundesdeutschen Ethnologen und Historiker Konrad Grimm, der nach Namibia fährt, um in Anführungszeichen moderne Buschmannkunst zu erforschen. Diesem weißen Helden sind jedoch starke schwarze Personen entgegengestellt. Der politische Hintergrund dieses Buches ist der Kampf der Swapo in Namibia. Deshalb eben auch ein bundesdeutscher Historiker, die DDR-Bürger durften dort nicht hin. Und es geht dann um den Abzug Südafrikas und freie Wahlen und nachher nochmal den Einmarsch Südafrikas in Angola. Ja, soweit in Kurzform zur DDR. Kommen wir mal zur BRD. Dort wurden die Expeditionsberichte wieder und wieder aufgelegt. Das Buch Der Schatz des Halim Pascha erschien 1954 und ist eine gekürzte Fassung des Buches Ophir, welches 1911 erschien. Friedrich Wilhelm Mader ergreift in seinen Büchern klar Partei für die deutschstämmigen Buren und vermittelt die nationalistisch-imperialistischen Ideen des deutschen Kaiserreiches. Die Schwarzen sind entweder treu, brave Diener oder hinterlistig, böse und brutal. Auch hier ins dunkle Afrika, das ist 1961 erschienen. Diese Expeditionsberichte, das ging bis weit in die 60er Jahre hinein. Das sind hier noch einige, also die sind nicht viel unterschieden von den Sachen, die vor dem Ersten Weltkrieg erschienen. Ja, bis dann 1949 Pippi Langstrumpf zum ersten Mal in deutscher Übersetzung erschien. In den 50er Jahren hat dieses Buch natürlich für eine ganze Menge Wirbel gesorgt, da Pippi Langstrumpf mit dem bis dahin gültigen Bild des aufopferungsvollen und ans Heim gefesselten Mädchen sehr gründlich aufräumt. So weit, so gut wäre da nicht die Reise nach Takatuka-Land. Hier verhält sich Pippi Langstrumpf doch ziemlich kolonialistisch. Zusammen mit ihrem Vater herrscht sie über 126 Eingeborene, die laut Illustration und Text in Baströckchen, großen Ohrringen, ausgestattet mit Trommeln und einem kindlichen Gemüt, sich fröhlich ihrem König unterwerfen. Ich glaube eigentlich nicht mal, dass Astrid Lindgren dieses Weltbild vermitteln wollte, aber das ändert nichts an dem Problem, was ich dann mit diesem Buch habe. Wenn man sich auch das Werk Astrid Lindgrens ansieht, auch die späteren Bücher, merkt man auch, dass sie nachher auch sehr viel verändert hat. Also in dieser Geschichte, Pippi ist total statisch, Pippi entwickelt sich nicht. Die ist immer gleich stark, überstark, genau wie Michel aus Lönneberger, der ist auch immer gleich. Während bei Ronja Räubertochter, für die das wahrscheinlich dürfen die meisten hier kennen aus ihrer Kindheit, bei Ronja Räubertochter ist das sehr anders. Ist es so, dass Ronja zwar in einer sehr fantastischen Umgebung lebt, aber sie bleibt trotzdem dem realen Leben verhaftet und entwickelt sich auch gemeinsam mit ihrem Freund Birk. Für die 50er Jahre ist dann auch nochmal Ilse Friedrich zu nennen. In Mädchen im Tropenhelm schreibt sie noch 1953 von Deutsch-Ostafrika. In aller Tage Afrika erleben drei weiße jugendliche Helden spannende Jagden mit einem Großwildjäger. 1967 erschien das Buch, ein Ravensburger Sachbuch, Lebendige Geographie. Daraus möchte ich etwas vorlesen. Am Südzipfel von Afrika haben Europäer ein Stück Land gefunden, in dem es kühl genug ist, dass sie dort angenehm leben und arbeiten können. Bergwerke und Fabriken, Farmen und Städte sind dort herangewachsen, ähnlich wie in Europa. Zitat Ende. Also die Europäer haben das Land gefunden. Kein Wort von Krieg, Eroberung oder von Apartheid. Kein Wort davon, dass Nelson Mandela 1961 bereits den militärischen Arm des ANC gegründet hat und bereits zum zweiten Mal ins Gefängnis kam, ehe er 1964 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Ich zitiere weiter. Aber der größte Teil Afrikas bleibt heiß und schläfrig. Europäer haben verschiedene Teile des Landes in Besitz genommen. Aber sie konnten Afrika nicht ändern. Es ist immer noch ein Land, in dem viele Menschen genauso leben, wie ihre Stämme seit zahllosen Jahren gelebt haben, ohne sich um die Veränderungen und Fortschritte in der übrigen Welt zu kümmern. Afrika ist also ein geschichtsloser Kontinent, bis die Weißen kamen. Übrigens gibt es da in diesem Buch, sehr eine Biografie, nur eine einzige Karte von Deutschland, die zeigt Deutschland in den Grenzen von 1937 auf Seite 38. Das Buch ist übrigens eine amerikanische Lizenzausgabe. So, dann gehen wir mal weiter in die 70er Jahre. Julia aus Afrika erschien 1972 über das idyllische Leben auf einer Farm in Südafrika. Julia ist ein weißes Mädchen, lebt mit ihren Eltern und vielen Tieren, die sie sehr gut versteht, auf einer Farm in Südafrika. Das Hausmädchen Knaro, die ist mittelgroß, rundlich, mit freundlichem Gesicht und sehr dunkler Haut, kann keinen einzigen richtigen Satz sprechen. Während politisch aktive Menschen wegen ihrer Hautfarbe ins Gefängnis gesteckt und gefoltert wurden, hat der kundige Verfasser es laut Verlagswerbung verstanden, dem jungen Leser das idyllische Leben auf einer Farm in Südafrika nahezubringen. Ich kürze jetzt mal ein bisschen ab. Es gab 1978 eine Studie unter dem Titel »Das Land war immer besser als die Leute«. Da hat Brigitte Benzinger einen Aufsatz publiziert und darin hat sie fast alle Bücher, die zwischen 1967 und 1977 erschienen sind, untersucht. In einem Drittel kommen keine Afrikaner vor. Da ist das Interesse komplett auf die Tierwelt gerichtet. In der überwiegenden Zahl ist Afrika Kulisse für Abenteuer der Weißen. Nur in einem Achtel der Bücher stehen afrikanische Helden im Mittelpunkt. Darüber hinaus gibt es eine Entwicklung von offen rassistischen Texten hin zu verdeckt rassistischen Texten. Ich zeige Ihnen mal einige Beispiele dazu. Ein typisches Beispiel für die 60er Jahre und 70er Jahre ist Moritz Pathé. Die Älteren unter Ihnen haben vielleicht eins zu Hause, also bei meinem Bruder lagen zwei. Die Menschen aus Afrika, die minimal am Rande vorkommen, sprechen keine vernünftige Sprache, sondern sowas, oh Massa Massa, du endlich komme. Pathé war ein wunderbarer Zeichner, er hat die Bilder in seinen Büchern selber gezeichnet. Oder ein neueres Beispiel dafür, dass das Interesse nur auf die Tierwelt gerichtet ist, ist von 1989, Die verflixte Hexe in Afrika. Das ist ganz niedlich gezeichnet, das ist eine ganz hübsche Geschichte, aber in Afrika gibt es nur Tiere und die verflixte Hexe. Die weißen Helden und Heldinnen, bei den Jüngeren können es bekannt sein, die vier verrückten Schwestern und ein Freund aus Afrika. Die vier Schwestern haben ein Patenkind aus Afrika, für das sie nun Geld auftreiben müssen. Afrika wird hier als Synonym für Armut und Hilfsbedürftigkeit benutzt. Oder 1990 erschien von Anneliese Schwarz, Akuabo sei willkommen, Reise in ein Dorf in Ghana. Sonja ist 17 Jahre alt und reist gerade nachdem sie die Schule beendet hat, nach Ghana, um ohne viel Ausbildung dort zu helfen. Sie ist auf einer Missionsstation und sie hat meiner Meinung nach ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Es gibt neben einem Verkehrsunfall, sterbenden Kindern, AIDS noch eine ganze Menge anderer Probleme, die sie alle lösen will. Im Buch gibt es dann auch wieder Stämme, wo wir am Anfang schon waren, und auch Stammessprachen tauchen auf. Dieses Buch ist eigentlich ganz gut gemeint, aber das ist ja bekanntlich das Gegenteil von gut. Zusammenfassend kann man mit dem Politikwissenschaftler Jörg Becker sagen, dass die Darstellung der sogenannten Dritten Welt im bundesdeutschen Kinder- und Jugendbuch bis Ende der 60er Jahre rassistisch und eurozentristisch ist, in einzelnen Beispielen auch darüber hinaus, dass Angehörige nicht-industrieller Kulturen konstant untergeordnete oder dienende Positionen einnehmen und sie werden nach europäischem Wertesystem beurteilt. Becker hat hier auf verschiedene Syndrome hingewiesen. Davon möchte ich Ihnen vier kurz vorstellen. Das sogenannte Vermeidungssyndrom. Es kennzeichnet Bücher, die Dritte Welt lediglich als exotische Kulisse erscheinen lassen, in der gesellschaftliche Konflikte nicht thematisiert werden. Beim Abenteuersyndrom begegnen uns wieder die weißen Helden. Das Defizitsyndrom sagt aus, dass die Wertmaßstäbe der weißen Gesellschaft noch nicht erreicht sind. Und das Harmonisierungssyndrom verkürzt und verniedlicht politische Konflikte auf eine private Ebene. Er hat noch einige Syndrome mehr rausgegeben. Das ist sehr, sehr spannend. Die Bücher sind leider nicht mehr lieferbar. Aber die rentieren sich auf jeden Fall zu lesen, weil das eine sehr spannende Analyse ist. Ja, jetzt möchte ich Ihnen aber noch ein paar positive Beispiele vorstellen. Die habe ich in 4 Rubriken eingeteilt. Einmal in weiße Helden oder Identifikationsfiguren, denen Schwarze ebenbürtig gegenüberstehen. Schwarze Mädchen als Identifikationsfiguren. Sachbücher und auch die sogenannte authentische Literatur. In Afrika war ich nie allein von Maryse Tereshkins. Da geht es um ein 11-jähriges Mädchen, die ihren Vater und dessen afrikanischen Freund Michael in dessen Heimatland Togo begleitet. Da ist alles ganz anders als erwartet. Gut, dass ihr Vater und Michael meist in der Nähe sind, um ihr zu helfen. Was soll man schließlich tun, wenn die Klotür nicht richtig schließt und ein Dutzend afrikanischer Kinder zuschauen wollen? Oder warum ist die Hühnerkralle in der roten Soße? Es ist ein sehr witziges Buch für Kinder ab etwa 8 und eigentlich ein ganz guter Einstieg ins Thema. Schwarze Mädchen als Identifikationsfiguren. Bei uns im Saarland ist Schullektüre gewesen in einigen Schulen, wie der Fluss in meinem Dorf. Die Vorgeschichte ist Sombo, das Mädchen vom Fluss. Ja, diese Bücher sind von Nasrin Siech, die ist 1950 im Iran geboren, lebt seit dem 9. Lebensjahr in der BRD, studierte Psychologie und lebt seit 1983 mit Unterbrechungen in Tansania und Sambia. Da werden sehr viel aus dem Alltag erzählt, von Traditionen, Mythen, aber auch Auseinandersetzungen, die heute stattfinden. Also die Oma hat ganz andere Vorstellungen vom Leben wie ihre Enkelin. Das ist eine sehr glaubhafte Figur, die auch Identifikationsmöglichkeiten bietet. Dann in dem Buch von Marie-Florence Eretsch geht es um ein schwarzes Mädchen als Identifikationsfigur. Der Titel ist Tochter der Krokodile. Es erzählt vom Leben des Mädchen Fanta, deren Mutter seit 5 Jahren in Paris arbeitet und nur über Telefonanrufe Kontakt zu ihren beiden Töchtern hat. Das ist 2009 erschienen. Dann bei den Sachbüchern gibt es ein sehr schönes Sachbuch über die Geschichte Afrikas von Lutz van Dijk. Da muss man auch nochmal, bei diesen Sachbüchern muss man eigentlich auch nochmal unterscheiden an die Bücher, die sich direkt an Kinder oder Jugendlichen richten, wie dieses, oder auch eben Bücher, die sich an Erzieher und Pädagogen richten. Da gibt es dann, hier in diesem Buch gibt es ganz tolle historische Quellen und auch ganz, ganz viele Zitate eben auch aus dem Widerstand gegen den deutschen Kolonialismus. Ebenfalls 2004 ist dieses Buch erschienen, Meine Safari. Zuerst habe ich, als ich das erste Mal so drauf geguckt, habe ich gedacht, oh nee, 2004 und nur Tiere, das kann ja nun gar nicht sein, aber es stimmt eigentlich, es ist ein sehr gut gemachtes Buch über das Leben der Maasai. Es gibt dann die authentische Literatur, das ist Literatur von Menschen aus Afrika selber. Da vielleicht ein Beispiel, wie die Geschichten auf die Welt kamen. Das ist ein sehr poetisches Buch. Vielleicht ein Zitat vom Anfang. Am Anfang war das Wort gebar die Sprache gebar die Geschichte und mit der Geschichte fing der Spaß erst an. Die Geschichte spielt vor langer, langer Zeit, als die Welt noch sehr jung war. Damals gab es noch keine Geschichten. Es war wirklich schrecklich. Eine Welt ohne Geschichten und ohne Träume. Mazandemba macht sich auf die Suche nach Geschichten und für ein geschnitztes Bild ihrer Familie erhält sie schließlich eine Muschel mit Geschichten. Und jedes Mal, wenn sie sich die Muschel an ihr Ohr hielt, konnte sie eine Geschichte erzählen. Es war einmal vor langer Zeit. Da gibt es eine wunderbar vertonte Musik von ihr mit Francis Bebe zusammen vertont, Der Zauber der Schildkröte, eine ganz tolle CD. Oder auch ein bisschen älter, schon 1994 erschienen, Yoruba Mädchen tanzend. Da geht es um ein Mädchen, was in der Großstadt aufwächst, in Lagos, also keine Dorfgeschichte, sondern Stadtgeschichte, auch keine arme Familie, sondern eine sehr reiche Familie. Mit 6 Jahren kommt sie allerdings in ein englisches Internat, wo ihr der Rassismus schwer zu schaffen macht, aber dort setzt sie sich ganz gut zur Wehr. Oder auch dieses hier, sagt mir, wie ist Afrika? Immer wieder fragt der kleine Chaka und Papa Dembo gibt weiter, was er vom Leben gelernt hat. Chaka fragt nach Afrika und seinen Farben. Der Großvater erzählt von seiner Mutter, dem Vater Samba, dem Labali, dem Lebhaften und den gemeinsamen Streichen. Er erzählt vom Leben im Dorf, von Fischen auf großem gelben Fluss, vom Beginn der Regenzeit nach den Wochen der Dürre und Hitze, von den Tropfen, die so wertvoll sind wie Gold. Er erzählt von der Wildnis, den Geistern und von den 7 Tagen und Nächten, in denen er ein Mann wurde. Die Fragen des kleinen Chaka wollen nicht enden und mit ihm hören die Leser und Leserinnen auf ungewöhnlich poetische Weise von Afrika und seinen Menschen. Das sind ganzseitige Malereien und auch sehr viele Fotografien afrikanischer Masken und Schnitzereien. Es gibt auch ein Begleitbuch mit didaktischem Material für die Grundschule, was eigentlich sehr gut aufgearbeitet ist. Ja, in den letzten 30 Jahren sind eine ganze Menge positiv zu wertender Kinderliteratur mit auch einem differenzierten Bild von Afrika erschienen. Viele europäische Autoren haben sich auch mit der Problematik des Rassismus und des Kolonialismus auseinandergesetzt. Und Anfang der 80er Jahre hat man da mal versucht, Kriterien für solche Bücher aufzustellen, um nicht rassistische Kinderbücher zu finden. Eins war zum Beispiel, Menschen als entscheidungsfähig in allen Belangen ihres Lebens zu schildern. Zum Beispiel hierbei die schlaue Mama Sambona. Oder Sitten und Traditionen so zu schildern, dass ihr Wert im Leben der Menschen verständlich wird. Hier geht es um die Beerdigungskultur und die Sargkultur. Überlegenheitsgefühle der Europäerinnen sollen nicht verstärkt werden. Und die Geschichte der Bevölkerung und ihre jeweils eigene Rolle darin soll aus ihrer Perspektive dargestellt werden. Es sollen dann auch keine klischeehaften oder stereotypen Illustrationen vorkommen. Da haben wir jetzt mal ein Negativbeispiel vom S. Fischer Verlag aus dem Jahr 2009. Ein Alphabet, die ganze Welt von A bis Z. Sie sehen unter A Afrikaner, das Baströckchen, der Speer, die wulstigen Lippen, also alles, was wir an Klischee hatten im Jahr 2009 von einem doch sehr renommierten S. Fischer Verlag, für den es eigentlich ein leichtes sein müsste, da vielleicht eine Ananas hingesetzt zu haben. Aber gut, Sprache und Stil spielt noch eine wichtige Rolle. Zum Beispiel Schwarze hocken, während Weiße sitzen. Die einen hausen in Hütten, die anderen leben in Häusern. Dieses Buch ist auch aus dem Jahr 2009. Da gibt es ein Mohrenkopfbrötchen. Also ich denke, die Schokoküsse könnten auch beim Klett Verlag schon angekommen sein. Ihr seht also, es ist ein altes Thema, das uns auch heute nicht in Ruhe lässt. Diese Bilder von Afrika, die ich Ihnen gezeigt habe, sie haben sich in unser kollektives Gedächtnis eingeprägt und sind heute noch deutungs- und handlungsmächtig. Dies zeigt die Debatte um das sogenannte Abenteuermuseum in Saarbrücken im Frühjahr 2009. Da war so ein total rassistisches Abenteuermuseum, das dann geschlossen werden sollte, wo es aber einen Riesenstreit drum gab. Und oder auch das, da ist das Foto her, die Debatte um das sogenannte Afrikadorf im Zoo von Augsburg 2005. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ist schon, ja, gut, okay. Oder 2006, 2007 strahlte das ZDF 2 Filme aus Afrika aus. Afrika Mon Amour mit Iris Berben in der Hauptrolle und Momella, eine Farm in Afrika, mit Christine Neubauer in der Hauptrolle. Beide Filme pflegen das koloniale Klischee und das Bild des unmündigen Afrikaners und der unmündigen Afrikanerin, die dementsprechend auch nur neben der schönen Landschaft und den wilden Tieren die Kulisse bilden. Helden in diesen Filmen sind weiße Männer und Frauen. Ja, dann kommen wir nochmal zu Pippi. Bei Pippi Langstrumpf wurde im Jahr 2009 mit Einverständnis der Erben Astrid Lindgrens der Begriff Negerkönig durch Südseekönig ersetzt. Wodurch? Südseekönig. Angesichts des ganz normalen Rassismus, dem nicht weiße Menschen in diesem Land ausgesetzt sind, eben auch körperlicher Gewalt, wurde es dafür dann auch, denke ich, höchste Zeit. Wenn die Begriffe in den diskutierten Büchern nicht rassistisch gemeint sind, dann frage ich mich, warum kann man sie da nicht durch welche ersetzen, die tatsächlich nicht rassistisch sind. Gerade dann, wenn wir sagen, dass Kinderbücher die Welt erklären sollen, unseren Kindern Poesie nahebringen sollen, gerade dann halte ich das für sehr wichtig. Ich kenne natürlich auch das Argument, was manchmal kommt, dass man Kindern das N-Wort erklären kann, mit ihnen darüber diskutieren kann. Da muss ich nun sagen, genau dazu habe ich beim Vorlesen überhaupt keine Lust. Das muss Spaß machen und nicht zur Pädagogik abdriften. Lesen ist etwas, darf auch auf keinen Fall in Erklärungen degradiert werden, sondern Lesen, da muss man was vermitteln, dass es Spaß macht zu lesen, dass es toll ist zu lesen, dass Geschichten, dass man mit Geschichten etwas erleben kann. Und ich denke, es muss auch genauso selbstverständlich sein, nicht weiße Menschen nicht zu beleidigen und zu diskriminieren. Als der Thienemann Verlag Anfang des Jahres 2013 ankündigte, die kleine Hexe sprachlich zu modernisieren, haben mich die Reaktionen darauf tatsächlich überrascht. Der Verlag sagte in einer Stellungnahme, dass die meisten Mails, die ankamen, also die beim Verlag ankamen, als Beschimpfung qualifiziert werden müssen. Auch die Debatte in den deutschen Feuilletons der Zeitungen erschien mir streckenweise fast schon jenseitig von irgendeiner Debatte. Der Drang zu bagatellisieren und auch gleich die Fuchtel der sogenannten Political Correctness auszupacken und Verletzungen schwarzer Menschen überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen, zeigte für meinen Geschmack ein sehr extrem reaktionäres Gedankengut. Für mich ist das N-Wort ausnahmsweise in zwei Fällen zulässig, als Zitat oder auch als Ironie, das ist nur meine Position, ich weiß, dass es Menschen gibt, die das anders sehen, aber in beiden Fällen muss dabei die Ablehnung des Autors oder des Sprechers auch klar werden. Ich denke, das ist etwas, wo wir nachher auf jeden Fall noch mal ein bisschen drüber diskutieren sollten. Über Afrika, glaube ich, haben Sie heute Abend oder habt ihr heute Abend nicht viel erfahren, aber ich hoffe umso mehr über euch selbst. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht machen wir kurz Pause und können dann über die Sachen diskutieren.